zu leben. Sie können nicht verstehen, dass wir anders aussehen wollen, mit allen Mitteln unser Denken lenken. Mein Armband oder ein Hero, kommt's in den Knast, weil du wirst ihrer verlogene Moral zur Last. Die Bürgerwehr steckt drin's bei dir, lass sie bloß nicht blicken, sonst kommen sie auch zu dir. Das ist die Freude, die sie uns geben. Sie meinen, wir haben kein Recht zu leben. Sie können nicht verstehen, dass wir anders aussehen wollen, mit allen Mitteln unser Denken lenken. Wir sind der Sand, wenn Staatsgetriebe. Wenn das nicht reicht, dann ist einer benötigt. Dann kommen die Jungs mit den weißen Kitteln. Das ist die Freiheit, die sie uns geben. Sie meinen, wir haben kein Recht zu leben. Sie können nicht verstehen, dass wir anders aussehen wollen, mit allen Mitteln unser Denken.